Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Dongil News hielten in Südkorea die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Parkune-Regierung und die Advokatenversammlung für demokratische Gesellschaft am 19. Januar vor dem Zentralen Landgerichtshof Seoul eine Pressekonferenz ab und kritisierten das Justizministerium, das die Augen vor der Korruptionsaffäre vom stellvertretenden Präsidenten des Elektronikunternehmens Samsung verschloss. Auf der Pressekonferenz gab es Reden. Im Anschluss daran wurde das Pressekonferenzdokument mit dem Titel »Das Justizministerium kniete vor Geld und die Verfassungsmäßigkeit ging zugrunde« verlesen. Und den Meldungen der südkoreanischen Internetzeitungen Dongil News und Jeju Shibo zufolge traten die Advokaten und Justizprofessoren und Forscher Südkoreas am 20. Januar in Seoul in einen politischen Sitzstreik und protestierten dabei gegen das Justizministerium, das die Verhaftung vom Großindustriellen verhindert, der Korruption beschuldigt wurde.